Im ersten Jahre des aus medischer Familie stammenden Darius, des Sohnes des Ahasveros, der über das chaldäische Reich König geworden war, in seinem ersten Regierungsjahr, achtete ich, Daniel, in den Heiligen Schriften auf die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Worte Jahwes an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmern liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Ich richtete mein Angesicht zu Gott dem Herrn, um unter Fasten und in Sack und Asche das rechte Gebet und Flehen zu finden. Ich betete zu Jahwe, meinem Gott, und bekannte und sprach, O Herr, du großer und furchtbarer Gott, der du denen, die dich lieben und deine Gebote halten, den Bund und die Gnade bewahrst. Wir haben gesündigt und Unrecht getan, wir sind gottlos gewesen und haben uns aufgelehnt und sind von deinen Geboten und Ordnungen abgewichen. Auch haben wir nicht auf deine Knechte, die Propheten, gehört, die in deinem Namen zu unseren Königen, Oberen und Vätern und zu allen Leuten im Lande geredet haben. Du, Herr, bist vollkommen im Recht, uns aber treibt es jetzt die Schamröte ins Gesicht, den Judäern allen wie den Bewohnern von Jerusalem und allen Israeliten, den Nahen und Fernen in allen den Ländern, wohin du sie wegen ihrer Untreue, die sie gegen dich bewiesen haben, verstoßen hast. O Herr, wir, unsere Könige, unsere Oberen und Väter müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Aber bei dem Herrn, unserem Gott, ist Barmherzigkeit und Vergebung. Denn wir haben uns wider ihn aufgelehnt und nicht auf die Stimme Jahwes, unseres Gottes, gehört, dass wir seinen Weisungen, die er uns durch seine Knechte, die Propheten, vorgelegt hat, Folge geleistet hätten. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten und ist in Ungehorsam von dir abgewichen. Da ergoss sich über uns der Fluch und Schwur, der im Gesetze Moses, des Knechtes Gottes, geschrieben steht, weil wir gegen ihn gesündigt hatten. Er machte sein Wort wahr, dass er wider uns und unsere Regenten, die uns regierten, geredet hatte, dass er großes Unheil über uns bringen wolle, dass dergleichen nirgends unter dem Himmel angerichtet worden ist, wie in Jerusalem. Wie es im Gesetze Moses geschrieben steht, all dieses Unglück kam über uns. Und wir haben Jahwe, unseren Gott, nicht dadurch begütigt, dass wir uns von unseren Sünden bekehrt und auf deine Treue geachtet hätten. Und so war Jahwe auf das Unglück bedacht und brachte es über uns, denn Jahwe, unser Gott, ist in allen seinen Werken, die er tut, gerecht, wir aber waren ungehorsam gegen seine Stimme. Und nun, Herr, unser Gott, der du dein Volk mit starker Hand aus Ägypten weggeführt und dir dadurch bis auf den heutigen Tag einen Namen gemacht hast, wir haben gesündigt und Unrecht getan. O Herr, gib doch gemäß der Barmherzigkeit, die du immer bewiesen hast, dass dein Zorn und Grimm von deiner Stadt Jerusalem, von deinem heiligen Berge, ablasse. Denn um unserer Sünden und um der Missetaten unserer Väter willen ist Jerusalem und dein Volk dem Hohn aller derer verfallen, die rings um uns wohnen. Nun aber höre, unser Gott, auf das Gebet und Flehen deines Knechtes und lass dein Angesicht über dein zerstörtes Heiligtum leuchten um deiner Knechte willen, o Herr. Neige, mein Gott, dein Ohr und höre. Öffne deine Augen und siehe an die Verwüstung, in der wir uns befinden, und die Stadt, die deinen Namen trägt. Denn nicht im Vertrauen auf die Erweise unserer Gerechtigkeit bringen wir unser Flehen vor dich, sondern im Vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. O Herr, höre. Herr, verzeihe. Herr, merke auf und handle ohne Zögern um deinetwillen, mein Gott, denn deinen Namen trägt deine Stadt und dein Volk. Während ich noch redete und betete, meine Sünde und die Sünde des Volkes Israel bekannte und mein Hilfeflehen für den heiligen Berg meines Gottes vor Jahwe, meinen Gott brachte, während ich noch mein Gebet sprach, nahte sich zu mir um die Zeit des Abendopfers der Mann Gabriel, den ich zuvor im Gesichte gesehen hatte, als ich äußerst erschöpft war. Er kam, um mit mir zu reden, und sprach, Daniel, ich bin jetzt ausgegangen, um dir ein klares Verständnis zu verschaffen. Als du zu flehen begannst, ging ein Offenbarungswort aus, und ich bin gekommen, es dir mitzuteilen, da du ein Liebling des Himmels bist. So merke nun auf das Wort, so wirst du das Gesicht verstehen. 70 Wochen sind über dein Volk und über deine heilige Stadt verhängt, um den Frevel zu Ende zu führen und das Maß der Sünde voll zu machen, um die Missetat zu sühnen und ewige Gerechtigkeit herbeizuführen, die prophetischen Offenbarungen zu besiegeln und ein Hochheiliges wieder zu weihen. Wisse daher und verstehe wohl, von dem Zeitpunkt, da die Verheißung des Wiederaufbaus Jerusalems erging, bis zu einem Gesalbten, einem Fürsten, vergehen 7 Wochen, und während 62 Wochen werden Plätze und Straßen von Jerusalem wiedergebaut werden. Und am Ende der Zeiten nach den 62 Wochen wird ein Gesalbter aus dem Wege geräumt werden, ohne dass er eine Schuld hatte. Und zugleich mit der Wegräumung des Fürsten werden die Stadt und das Heiligtum verwüstet, und das Ende kommt mit Überflutung, und bis ans Ende dauern Krieg, Verhängnis, Verwüstung. Er wird vielen eine Woche lang schwere Bestimmungen auferlegen und während der Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speisopfer abschaffen, an ihrer Stelle wird der Greuel der Verwüstung sein. Bis zum Aufhören wird es währen und dann das Verhängnis sich über die Verwüstung ergießen.